Komm heraus, du Schönheit von so hoch. Zeig doch mir mal deine hübschen Beine. Ich möchte auch mal was Hübsches sehen. Denn so schön wie du gibt es doch keine. Du sollst ja auf meinen Mac solch einen Eindruck machen. Soll ich das? Soll ich das? Na, da muss ich aber wirklich lachen. Musst du das? Musst du das? Das wäre ja auch gelacht. So, das wäre ja auch gelacht. Wenn sich Mac aus dir was macht. Wenn sich Mac aus mir was macht. Ah, mit so einer befasst sich sowieso keiner. Na, das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir schon sehen. Na, das werden wir schon sehen. Ja, das werden wir schon sehen. Aha, aha. Und ich, wir lebten wie die Tauben. Er liebt nur mich, das lass ich mir nicht rauben. Da muss ich schon so frei sein, das kann doch nicht vorbei sein, wenn da so ein Mistviech auftaucht. Lächerlich! Ach, man nennt mich Schönheit von so hoch. Und man sagt, ich hab so schöne Beine. Meinst du die? Man will ja auch mal was Hübsches sehen. Und man sagt, so hübsch gibt es nur eine. Dreckhaufen. Selber Dreckhaufen. Ich soll ja auf meinen Mann so einen Eindruck machen. Sollst du das? Sollst du das? Ach, da kann ich eben wirklich lachen. Kannst du das? Kannst du das? Und das wär ja auch gelacht. Ha, das wär ja auch gelacht. Wenn sich wer aus mir nichts macht. Wenn sich wer aus dir was macht. Meinen Sie nicht auch, mit so einer befasst sich sowieso keiner? Na, das werden wir ja sehen. Na, das werden wir schon sehen. Ja, das werden wir schon sehen. Na, das werden wir schon sehen. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Schlaf! Wenn da so ein Miststück auftaucht.